der Welt ist man nicht sicher, auch wenn sie sicher erscheint. Der Mensch hat in dem Menschen seinen allergrößten Feind. Es ist ein Kampf zum bitteren Ende, egal wie man es dreht. Es gibt keinen Gewinner, weil die Wahrheit nicht überlebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, doch Ursache und Wirkung, sie brennt sich ins Gehirn von unschuldigen Kindern. Menschen werden zu Monstern und gottverdammten Killern. Soldaten sind wie Bauern, die man auf dem Schlachtfeld opfert. Wiegt dein Leben mehr wie Gold, und da zählen nur die Einnahmen von dem verfluchten Sold, den man erhalten wird. Eine Bombe sie erhält, die dunkle schwarze Nacht. Gewehrseil wird sie verschmilzen mit den Schreien der Hyänen. Leblose Kinderkörper halten Mütter unter Tränen. Was erreicht man außer Hass, den man in die Köpfe pflanzt? Eine Saat ohne Ernte, welch eine verkehrte Welt, in der wir leben. Graue Asche, saure Regen reinigt diesen Planeten, und wenige der Menschen fangen wieder an zu beten, damit die Seelen in den Himmel finden, die viel zu früh vor ihrer Zeit aus dem Leben verschwinden. Flucht! Wie viele Millionen Menschen durch den Druck ihre Heimat zu verlassen für den Schutz? Hilfe suchen, welche eine weitere Illusion darstellen muss. Flucht! Wie viele Millionen Menschen durch den Druck ihre Heimat zu verlassen für den Schutz? Hilfe suchen, welche eine weitere Illusion darstellen muss. Flucht! Wie viele Millionen Menschen durch den Druck ihre Heimat zu verlassen für den Schutz? Hilfe suchen, welche eine weitere Illusion darstellen muss. Flucht! Flucht! Flucht!